Der Machthunger des Jesuitenordens erklärt noch eine andere Erscheinung, die sich durch die ganze Geschichte des Ordens hinzieht: Streit und Hader mit anderen religiösen Organisationen. Wo immer der Jesuitenorden Fuß fasst, da hört der Friede auf. Der Kampf ums Dasein beginnt. Seine Kirchen sollen voll, seine Beichtstühle sollen umlagert, seine Lehren in Dogma und Moral sollen tonangebend sein. Kurz, er will allein herrschen. Der maßlose Hochmut, die rücksichtslose und verachtungsvolle Überhebung über andere Orden, jene tief unreligiösen Eigenschaften des Ordens, die der Jesuit Cordara als die Ursachen seiner Verwerfung durch Gott bezeichnet, sind natürliche Folgen seiner ungezügelten Gier nach Herrschaft. Manche Erfolge hat der Jesuitenorden durch sein weltlich-politisches Streben erzielt. Die Höfe von Wien, München, Paris, Madrid, Lissabon, zeitweilig auch der von London, um kleinere zu übergehen, waren ihm lange Zeit hindurch unterworfen. Allein auch diesen rein weltlichen Erfolgen ist Nachhaltigkeit und Größe versagt geblieben. Durch die jesuitischen Beichtväter der deutschen Kaiser, der französischen, spanischen und portugiesischen Könige im 16. und 17. Jahrhundert und ihren fast unbeschränkten Einfluss hätte ganz Europa dem Orden auf Generationen hinaus untertan gemacht werden können. Stattdessen verzettelt sich der beichtväterliche politische Einfluss in hunderterlei Intrigen, in kleinlichen Ränken, die zwar alle hinauslaufen auf Vermehrung jesuitischer Macht und Herrschaft, denen aber samt und sonders staatsmännische Großzügigkeit und energievolle Einheitlichkeit fehlen. Politische Ränkeschmiede sind die Jesuiten als Fürstenbeichtväter gewesen, niemals und nirgends Staatsmänner. So haben sie in ihren einflussreichen, durch Jahrhunderte sich fortsetzenden Stellungen wohl Wirrwarr, Unruhe und Friedensstörungen verursacht. Sie haben den äußeren Glanz und Ruhm ihres Ordens vermehrt und seine Kassen gefüllt, aber keine einzige Gegenwart und Zukunft bestimmende politische Tat, kein einziges weitausschauendes, erfolgreiches Unternehmen auf dem Gebiete der Weltpolitik, in deren Mittelpunkt sie geschäftig saßen, können sie aufweisen. Im Trüben hat der Jesuitenorden gefischt und die mit solchen Kleinbetriebe stets verbundenen kleinlichen Vorteile eingeheimst, die nur in der Klarheit großen Wollens zu erzielenden Erfolge fehlen, aber in seinem politischen Hauptbuche, obwohl die mächtigsten Herrscher ihrer Zeit als seine ergebenen und politisch folgsamen Beichtkinder in ihm verzeichnet stehen. Woher auch dieser Misserfolg? Zunächst aus der gleichen Ursache, aus der auch die religiösen Misserfolge stammen. Die Politik des Ordens ging nicht in die Tiefe. Sie war zu sehr darauf gerichtet, rasch zu erlangen, Augenblicksvorteile zu sichern, welche die äußere Stellung des Ordens mit neuem Glanze umkleideten. Schein, nicht Wesen, auch hier. Der tiefer liegende Grund ist aber der folgende, der zugleich Schwäche und Stärke des Ordens überhaupt enthüllt. Der Jesuitenorden erzielt nicht Menschen mit selbstständigem Denken und selbstständigem Wollen. Er erzieht Schablonen, die verstandes- und willenlos wie Leichname und Stöcke sich gebrauchen lassen. Jesuitisches Erziehungsziel für die Ordensmitglieder und für die übrigen ist Ertötung des Individuums, Nivellierung der Eigenart. Seine Exerzitien, denen er alle Stände unterworfen hat, sind die große Zuschneidemaschine, durch die der Mensch im Innersten unfrei und unselbstständig gemacht wird. Der Nerv der Individualität wird dort tödlich getroffen, und zwar nicht bloß in religiöser Beziehung, sondern überhaupt. Oben habe ich die Wirkung des jesuitischen Erziehungssystems auf den Jesuiten selbst geschildert, wie es maschinelle Routine und glatte Beweglichkeit hervorruft und so den Einzelnen zur leicht rollenden Kugel gestaltet, die jedem Anstoße geräuschlos nachgibt. Dadurch verliert der Jesuit aber das, was für erfolgreiches, nachhaltiges Wirken Voraussetzung ist, die Stoßkraft individueller Eigenart. Sein Wirken bleibt auf der Oberfläche. Rollende Kugeln ziehen keine tiefen Furchen, sondern hinterlassen nur leichte, rasch verwischbare Spuren. Die Möglichkeit einer ungeheuren Geschäftigkeit auf den verschiedensten Gebieten, eines schnellen Hin und Her, eines rastlosen Anfangens und Wiederaufhörens bald hier, bald dort, ist bei der geschmeidigen Routine des einzelnen Jesuiten gegeben und wie die Geschichte des Ordens beweist, diese Möglichkeit ist auch in hervorragender Weise zur Tatsache geworden. Keine andere Einrichtung hat in verhältnismäßig kurzer Zeit so viel von sich reden gemacht, so viel gestaltig sich betätigt wie der Jesuitenorden. Ganz Europa, halb Asien und Amerika sind das Feld seiner Arbeit geworden. In allen nur möglichen Stellungen und Ämtern sehen wir Jesuiten auftreten. Aber nirgendwo hat auch nur ein Jesuit sich als wirklich großer Mann mit weit ausschauendem Blick, mit nachhaltiger Wirksamkeit erwiesen. Und zwar deshalb nicht, weil es jedem Jesuiten an Persönlichkeit gebricht. Er ist Rädchen einer Maschinerie, nicht frei denkender, frei handelnder, aus sich selbst heraus schaffender Mensch. Und das gilt für alle Glieder des Ordens, für den Ordensgeneral und die übrigen Oberen so gut wie für den letzten Coadjutor spiritualis oder temporalis. Dies absolute Manko an Persönlichkeit, das gewollte und notwendige Folge jesuitischer Erziehung ist, wird nicht ausgeglichen durch heroische Hingabe an gestellte Aufgaben, die beim Jesuiten gewiss nicht fehlt. Denn jesuitische Hingabe und Selbstaufopferung ist und bleibt Hingabe und Selbstaufopferung der Maschine, die auch sich abnutzt und auch sich abbrauchen lässt, die bis zur letzten Verwendungsmöglichkeit ihre Pflicht tut, die aber bei allem und in allem keine individuelle, sondern maschinelle Arbeit verrichtet. Der Jesuit gibt sich seiner ihm aufgetragenen Tätigkeit nicht in erster Linie hin aus innerem Interesse an ihr. Die Askese des Ordens schreibt ihm ja heilige Gleichgültigkeit in Bezug auf jede Tätigkeit vor. Nein, er ist tätig und ist so tätig, weil er augenblicklich gerade dies Rädchen an der großen Maschine bildet, das vielleicht in der nächsten Stunde schon durch die Hand des Oberen ausgewechselt wird mit einem anderen. Er arbeitet angestrengt, weil der Gehorsam ihn für den Augenblick gerade an diesen Platz des maschinellen Betriebes gestellt hat, den er vielleicht schon morgen mit einem anderen vertauschen muss. Mit einem Fuße in der Luft, wie mein Novizenmeister, der Jesuit Meschler, die Grundstimmung des arbeitenden Jesuiten zu bezeichnen pflegte, verbringt man auf keinem Gebiete Großes und Dauerhaftes. Dazu gehören Bodenständigkeit und Wurzelfassen, dazu gehört Vertiefung in die Arbeit, dazu gehört vor allem das Bewusstsein, Lebensaufgaben lösen zu sollen, nicht bloß flüchtige Versuchsarbeit, Experimente zu leisten, die jeden Augenblick, falls es dem Oberen so gut scheint, mit anderer Arbeit wieder zu vertauschen ist.